Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, 19. August 1787. Vor allen Dingen muß ich dich loben, daß du fortfährst, uns ausführlich alle Vorfälle, die uns interessieren können, zu melden. Du glaubst nicht, wie sehr wir uns alle auf deine Nachrichten freuen. Nach und nach wird mir das Bild von der dortigen Welt immer heller, aber ich kann nicht sagen, dass es mir den Wunsch erregte, unter solchen Menschen zu leben. Besonders gilt dies von der goetheschen Sekte, wenn ich anders deine Schilderung von ihr recht gefasst habe. Für den großen Haufen ist eine solche Beschränkung heilsam, und sie allgemeiner zu machen, ist gewiss ein Verdienst, aber sich selbst und seinesgleichen muß der größere Mensch davon ausschließen. Es fehlt nicht an Veranlassungen zu fruchtbarer Tätigkeit für jede höhere Seelenkraft, und diese ungebraucht zu lassen, ist Diebstahl an seinem Zeitalter. Freilich ist es bequemer, unter kleinen Menschen zu herrschen, als unter größeren seinen Platz zu behaupten. Solange noch im politischen oder schriftstellerischen Wirkungskreise für Goethe etwas zu tun übrig bleibt, das seines Geistes würdig ist, und kann's ihm wohl daran fehlen, so ist es unverantwortlich, seine Zeit im Naturgenusse zu verschwelgen und mit Kräutern und Steinen zu vertändeln. Ich ehre die wahre Simplizität, sie ist das Gepräge der Vollendung in aller menschlichen Tätigkeit, aber sie wird nicht bloß durch vatersche Kindlichkeit erreicht. Die höchste Anstrengung des menschlichen Geistes wird oft dazu erfordert, um da, wo Verworrenheit, Künstelei, Pedantismus herrschen, sie wiederherzustellen oder zu schaffen. Ich gebe zu, dass echter Naturgenuss uns in eine günstige Stimmung für jede Tätigkeit versetzt, aber nicht die Natur als Natur erzeugt Begeisterung, sondern der Schatz von Vortrefflichkeiten, die sie dem besseren Menschen im Zustande der Unbefangenheit zur Betrachtung darbietet, also nicht die leblose, die tierische Natur allein. Alle Spuren höherer menschlicher Tätigkeit müssen bei dem, der Sinn dafür hat, dieselbe Wirkung hervorbringen. Und warum diesen Sinn ertöten? Verdient der Geist eines Raphael, eines Leibniz, eines Shakespeare, eines Friedrich weniger Aufmerksamkeit als ein Gras, das ich zertrete? Und diese Begeisterung kann bei dem großen Menschen nicht zum untätigen Schwelgen führen. Es ist leicht gesagt, dass unsere Zeiten und Verhältnisse uns zu keiner begeisterungswürdigen Wirksamkeit auffordern. Mit eben dem Rechte konnten die Griechen zu Sokrates Zeiten klagen, dass keine Ungeheuer mehr zu erlegen, keine Riesen mehr zu bekämpfen waren, wie zu den Zeiten der Heroen. Andere Zeiten, andere Ungeheuer, Stoff zur Wirksamkeit bleibt immer genug für den großen Mann. Er muss nur das Schwere heraussuchen, woran kleinere Menschen sich nicht wagen. mich verlangt sehr nach bestimmten Nachrichten von Goethes politischer Tätigkeit. Ich erwarte viel hierüber von deiner Bekanntschaft mit Vogt. Schreib mir ja, was du von ihm davon erfährst, sobald er vertraut wird. Ich bin noch voll von dem Herderschen Buche, das ich nun gelesen habe. Es ist eine mühsame Lektüre, sobald man nicht bei der Form stehen bleibt, sondern Wahrheit und Zusammenhang des Inhalts prüfen will. Ich habe viele Stellen mehrere Male lesen und mit anderen vergleichen müssen, um den wahren Sinn zu fassen, was du mir von Herders Widerwillen gegen Kant und von dem Spekulationshasse der Goetheianer geschrieben hast, hat mir Aufschluss über manche Stellen gegeben. Herder scheint mir von Natur viel Anlagen zur Spekulation zu haben. Die Schrift Gott ist eigentlich ein Rückfall in seine alten philosophischen Lieblingsideen, deren er sich jetzt beinahe schämt und die er der Sekte zuliebe gern an die kindliche Einfalt der Naturmenschen anschließen möchte. Daher die Ungleichheiten, welche vielleicht bei beiden Teilen widrige Eindrücke machen werden. Er eifert Seite 151 wieder metaphysische Grübeleien und will, dass man von Erfahrungen ausgehe, und doch ist sein ganzes System, so gut wie jedes andere, eine metaphysische Hypothese, die auf willkürliche Begriffe gegründet ist. Ich habe das Buch nun einmal studiert und kann dir also leichter eine Übersicht des Ganzen geben, als du dir selbst bei einem flüchtigen Lesen in deiner jetzigen Lage wirst verschaffen können, und doch kann dir's vielleicht lieb sein, über einige Punkte mit Herder zu sprechen. Die ersten drei Gespräche enthalten eine Ehrenrettung Spinozas. Das Biografische hast du gelesen. Zur Darstellung seines Systems dienen folgende Sätze. Spinoza verstand unter Substanz ein Ding, das für sich besteht, das die Ursache seines Daseins in sich selbst hat. In diesem Sinne sagte er, Gott ist die einzige Substanz. Wenn er alle Dinge Modifikationen in Gott nennt, so ist dies bloß ein auffallender Ausdruck, wodurch er die Abhängigkeit aller Dinge sowohl in ihrem Dasein als in ihrer Verbindung von einem selbstständigen Wesen anzeigen will. Spinoza sagt, Gott ist die immanente Ursache aller Dinge, das heißt, die Abhängigkeit der Welt von Gott ist ohne Anfang und Ende. Dass er die Ausdehnung für eine Eigenschaft Gottes annimmt, ist eine Folge der kartesianischen Begriffe von Geist und Körper, durch welche Spinoza sich verleiten ließ. Ausdehnung, das Wesen der Materie nach Descartes als körperliche Realität, dem Gedanken als der geistigen Realität entgegenzusetzen und beides der Quelle und dem Inbegriff aller Realität der Gottheit zuzuschreiben. Über die Zeit dachte er richtig, er sah sie für eine Bestimmung abhängiger, beschränkter, veränderlicher Wesen an, deren das Unabhängige selbst selbstständige Wesen nicht fähig ist. Eben dieses würde er auch vom Raume eingesehen haben, wenn die Begriffe über das Wesen der Materie zu seiner Zeit mehr aufgehellt gewesen wären. Ihm fehlte der Mittelbegriff zwischen Körper und Geist, substanzielle Kräfte. Unter Voraussetzung dieses Begriffes kann man sich des Ausdrucks Eigenschaften Gottes enthalten. Es ist genug zu sagen, er offenbart sich in unendlichen Kräften auf unendliche Weisen. Daher unendliche Reihen von nebeneinander, nacheinander und untereinander geordneten, unendlich verschiedenen Organisationssystemen, in deren jedem die belebende Kraft unendlich ist. Gott als unendliche Denkkraft erkennt und will seiner Natur nach notwendig das Beste. Als unendliche Wirkungskraft führt er es seiner Natur nach notwendig aus. Dies ist die innere Notwendigkeit Gottes, welche Spinoza behauptete, und dagegen wieder alle Wahlen und Absichten Gottes, welche die Möglichkeit eines entgegengesetzten Entschlusses voraussetzen, als gegen Anthropopathien eiferte. Leibniz' moralische Notwendigkeit war ein Wortbehelf, um dem Vorwurf des Fatalismus auszuweichen. Im vierten Gespräch macht Herder den Übergang zu seinem eigenen Systeme, welches er auf vorstehende Sätze gründet. Er nimmt die Veranlassung von der jakobischen Schrift und nach einigen Bemerkungen über Lessings Äußerungen, die aber mehr Episoden sind, verweilt er bei dem Satze, Seite 151, dass der Zweck des menschlichen Denkens sei, Dasein zu enthüllen oder das Vorhandene zu studieren, das heißt, von Erfahrungen auszugehen. Dies führt ihn auf den Beweis vom Dasein Gottes. Dieser ist folgender: Das Unwillkürliche in der Art, wie die vorhandenen Kräfte wirken, beweist die Existenz einer inneren Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit ist, was wir von Gott beweisen können. Versteht Herder unter Notwendigkeit bloß das Abstraktum von dem Unwillkürlichen, was bei einzelnen Kräften bemerkt wird, so ist der Satz identisch. Versteht er einen Grund dieser Notwendigkeit, so beruht der Satz auf dem Axiom des zureichenden Grundes. Nun hat Kant unwidersprechlich erwiesen, dass der Satz des zureichenden Grundes bloß ein Gesetz der menschlichen Denkart ist, dass wir nämlich keine Wirkung denken können, ohne eine Ursache dazu zu suchen. Ob aber ein Phänomen eine Wirkung sei oder ob man in der Kette der Ursachen dabei stehen bleiben müsse, wird durch den Satz des zureichenden Grundes nicht ausgemacht. Doch zugegeben, dass das Unwillkürliche in der Wirkungsart der einzelnen Kräfte eine Ursache haben müsse, woher beweist Herder, dass diese Ursache in einem einzigen Wesen vorhanden sei und nicht in mehreren oder allen existierenden Wesen verteilt sein könne? Man nehme ferner ein einziges Wesen an, Das Fragen nach Ursachen, warum es diese und keine anderen Gesetze bestimmt hat, hört noch nicht auf. Wenn man also doch einmal in der Reihe der Ursachen stehen bleiben muss, warum nicht beim Individuum? Es ist also Herder nicht besser ergangen als allen anderen Metaphysikern, die an dem Versuche einer Demonstration des Daseins Gottes gescheitert sind. Warum also diese Bitterkeit gegen Kant, der die Unmöglichkeit einer solchen Demonstration erwiesen hat, warum diese Ausfälle auf Vernünftelei und leere Spekulation, da Kant keine andere Absicht hat, als die Denker seines und der künftigen Zeitalter von unfruchtbaren Spekulationen durch Darstellung der Unmöglichkeit ihres Erfolges abzumahnen und zu fruchtbaren Beschäftigungen aufzufordern? Durch obigen Beweis vom Dasein einer inneren Notwendigkeit glaubt nun Herder, das Spinozasche System, so wie er es vorträgt, erwiesen zu haben. Was er hinzusetzt, findest du in den Aphorismen Seite 246 und folgende zusammengedrängt. Seine Erklärungen der Organisation und des Todes sind sinnreich, aber sein ganzes System hat, so wie das Spinozasche, einen großen Einwurf wider sich, den er nicht weggeräumt hat. Wenn nämlich Gott das einzige Prinzip aller Tätigkeit in allen einzelnen existierenden Wesen ist, wo bleibt die Individualität? Was gewinnt man durch eine Hypothese, wogegen sich das Selbstgefühl der Persönlichkeit sträubt, als den trostlosen Gedanken, dass alles, was der ausgebildetste Mensch zu seiner Vervollkommnung getan hat, nach seinem Tode keine Spur zurücklässt? Die unendliche Kraft, die ihn beseelte, ist keines Wachstums fähig. Sie vertauscht nur ihren Wirkungskreis und kann durch diesen Tausch nichts gewinnen. Auch im Kleinsten ist sie unendlich. Und ist dir der Begriff einer Gottheit denkbar, die sich selbst auf unendlich mannigfaltige Weise beschränkt, um durch diese Beschränkungen Individuen hervorzubringen? Doch genug von Metaphysik für heute. Vielleicht bekommst du bald etwas von Raphael zu lesen. Ich habe wieder viel Stoff eingesammelt. Eine fruchtbare Idee im Herderschen Buche ist noch das Lombersche Maximum. Seite 88. Ich bin begierig, Lombert selbst darüber nachzulesen. Der Satz hat Einfluss auf meine Ideen von Kultur. Über das, was du von Predigten schreibst, bin ich nicht ganz mit dir einverstanden. Warum soll sich der Mann von Geist nicht an einem Kunstwerke der Beredsamkeit ergötzen, das seiner Absicht entspricht? Die Wirkung muss auf die Menge ausgerechnet sein. Das hindert nicht, dass für den besseren Kopf einzelne Winke eingestreut werden können. Aber auch ohne diese kann eine Predigt als ein zweckmäßiges Ganzes interessant sein. Herder scheint mir nach deiner Schilderung vor Zollikofer in dieser Rücksicht Vorzüge zu haben. aus Gefälligkeit gegen mich hättest du dich wohl ein wenig in die Schröder verlieben können. Du hättest sehen sollen, wie Minna über deine Nachricht triumphierte. Nimm dich übrigens in Acht, sie könnte sich rächen. Dass du ohne Einladung nicht zur Herzogin gegangen bist, hat meinen ganzen Beifall, mich verlangt, wie es mit der Herzogin Luise gehen wird. Mit Wieland ist es also aus, es hat nicht lange gewährt. Der Mann ist mir unerklärlich, es sind gewiss Klatschereien und Verhetzungen vorgefallen. Von uns habe ich dir wenig zu schreiben. Minna hat viel Freude über deinen Brief gehabt. Sie wartet nur eine günstige Stimmung ab, um dir aus vollem Herzen zu antworten. Von Göschen habe ich Antwort. Er ist vollkommen mit mir zufrieden. Die Sozietät ist ihm selbst drückend gewesen, nur hat er sich nicht getraut, mir die Aufhebung vorzuschlagen. Er hat meine Vorschläge angenommen und die Sache ist auf dem bestmöglichen Fuße. Es freut mich, dass ich seinen Wunsch erfüllt habe, indem ich für mich sorgte. Kunze ist fort, die anderen grüßen alle. Lebe wohl. K.